Hallo, kommt näher. Zur Mülltonne. Ihr habt die siebente Insel entdeckt. Richtig, eine sprechende Mülltonne. Ich habe euch viel mehr zu sagen als der alberne Spruch, den man auf mich draufgedruckt hat. Und ich habe ein Geschenk für euch. Einen weiteren Buchstaben. Ich heiße euch herzlich willkommen, mir zuzuhören. Schaut euch um. 1896 war die Kirche hinter euch fertig, aber um sie herum gab es nichts als Felder. Dann ging alles ganz schnell. Das Reiherstiegviertel wächst aus dem Boden. Hier können die Facharbeiter wohnen, die im nahen Hafen ihr Geld verdienten. Die Industrialisierung zieht auch andere Berufszweige nach sich, unter anderem die Leute, die dafür zuständig sind, die Arbeiter ruhig und zufrieden zu halten, die Pastoren. Für sie und die Ärzte und die Werksdirektoren wird das Währingsche Villenviertel gebaut, in dem ihr gerade sitzt. Auch in der Reißbrettstadt Wilhelmsburg wird streng auf Klassentrennung geachtet. Große Wohnungen für die Eliten, gesunde Arbeiterwohnungen für die Facharbeiter und nördlich des Vogelhüttendeiches das Viertel, das sie Klein Warschau nennen, wo die polnischen Einwanderer unter üblen Bedingungen leben. Schaut euch um. Direkt neben euch, über den Kirchvorplatz und durch die Kirche hindurch, verläuft eine geheimnisvolle Achse, die Quartiersachse. Sie verläuft einmal quer durch das Reiherstiegviertel. Da sich an der Quartiersachse schon viele Funktionen des Viertels befinden, soll sie bevorzugt entwickelt werden. Auf dem IBA-Modellplan, der am Bertha-Kröger-Platz ausgestellt wird, markiert ein roter Strohhalm, der zwischen die Häuserblöcke gelegt wurde, die Quartiersachse. Folgt mit eurem Blick der Quartiersachse. Auf der anderen Straßenseite hat jemand ein Zeichen für euch hinterlassen. Ein X. Könnt ihr es erkennen? Das X ist noch nicht der gesuchte Buchstabe. Aber es wird euch den Weg zu ihm weisen. Geht gleich zu dem X, aber hört euch erst vollständig die Anweisungen an, die ich euch gebe, denn ihr müsst die Insel wieder verlassen. Wenn ihr beim X angekommen seid, lehnt euch mit dem Rücken dagegen. Schaut zurück auf den Ort, von dem ihr gekommen seid. Wendet dann euren Blick nach rechts. Ihr werdet ein stilles Örtchen entdecken. Geht ohne Eile dorthin. Umkreist es mit wiegenden Schritten. Seid ganz still dabei. Ihr werdet einige Worte auf ihm finden. Nur ein Wort besteht aus drei Buchstaben. Den letzten Buchstaben dieses Wortes nehmt bitte mit. Viel Glück auf eurer weiteren Suche.